Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen, am vierten Mittwochabend im Juni. Heute wird die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen Sie bis 20 Uhr unterhalten mit Berichten zu den letzten sehr aktiven und auch aufregenden Wochen rund um das bedingungslose Grundeinkommen. Die sprachliche Berichterstattung wird wie immer untermalt von Musik. Hier greifen wir auf die Internetplattform Jamendo zu, da wir diese Sendung ab nächster Woche auf der Webseite grundeinkommen-münchen.de veröffentlichen werden. Und bei dieser Veröffentlichung werden GEMA-Gebühren fällig, die wir nicht zahlen. Und Jamendo ist eben diese kostenlose Musikherunterladungsebene. So, im Studio begrüße ich jetzt den Jochen Balzer. Ja, hallo. Ich grüße dich. Und den Jürgen Greiner. Hallo, und ich grüße dich, Sabine Heisner. Ja, bei dieser Hitze müssen wir eine Stunde schauen, dass wir das richtig gut in dieser Hitze hier heute Abend hinbekommen, mit viel Wasser, das auf dem Tisch steht, in einem Glas. Und in der Technik haben wir heute Klaus Aschauer zu begrüßen. Unsere Themen werden so sein: Nachlese zum Schweizer Volksentscheid, die Stärken und Potenziale der Schweizer Initiative, Kongress in Hamburg, der da hieß BGE und Degrowth. Und dann haben wir noch ein Thema, das nennt sich Armut verändert generationsübergreifend die Gene. Ganz zum Schluss, wie üblich, Tipps, Termine, Hinweise mit Zettel und Stift oder eben auch nur merken und sich das damit auf unserer Homepage irgendwann anhören. Ja, und ich darf die erste Musik ankündigen. Das war gerade das Zeichen von Sabine. Und spreizen Sie vielleicht einfach mal Ihre Flügel, so wie uns Nikki J. Crawford einlädt mit dem Titel Spread Your Wings. Ja, das ist der Alkoholgrad von Schnaps, oder was ist das? Ja. Nein, das ist das Ergebnis in der Schweiz von der Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen vom 5. Januar. 23,1%. 5. Juni. Danke, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber okay. Ihr habt es, danke, es war zu warm hier. Ja, genau. Und das ist das Ergebnis und das ist eigentlich ein wirklich interessantes Ergebnis. Heißt zwar natürlich, es wird noch nicht eingeführt und das hat natürlich auch verschiedene Reaktionen hervorgerufen. Und Dich haben ja auch, Jochen, einige deiner Kollegen zum Beispiel in der Arbeit angesprochen, die ja auch selber das so mit Interesse und Hoffnungen verfolgt haben. Was hast du dabei erlebt? Naja, ich fand's interessant, dass sie das immerhin doch so verfolgt hatten, dass sie dann gleich am nächsten Tag zu mir kamen und mich drauf ansprachen. Ja, und eben dann natürlich auch so ein bisschen guckten, wie reagiere ich jetzt drauf, und dann eigentlich ganz nett fanden und auch, oder auch erfreut waren, dass ich so sagte, nö, ja gut, klar, das ist jetzt so gelaufen, aber die Sache geht natürlich weiter, das beirrt mich jetzt gar nicht. Weil sie natürlich auch verständlich diesen Gesichtspunkt jetzt einer Entscheidungsniederlage natürlich wahrnahm, ne, dann ist es eben nicht eingeführt wurde. Das, da haben wir vielleicht andere Gesichtspunkte dazu, das finde ich auch richtig, aber der Gesichtspunkt ist natürlich auch da. Und dann wollten sie eben sehen, ob ich jetzt ganz zerknirscht bin und fanden es da eigentlich gut, dass, oder es gefiel ihnen, ja, dass wir weitermachen. Die Ergebnisse sind ja auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Also manche Kantone haben mit 12,6% abgestimmt gehabt. Das war das wenigste, genau. Genau, das war der unterste Wert. Und auf der kantonalen Ebene war ja dann der höchste Wert 36% in Basel-Stadt. Ja, und dann gibt es noch also den Kanton Jura mit 35,8% und den Kanton Genf mit 34,7%. Und das ist, ich finde, das sind schon gewichtige Zahlen, ne? Oder wenn man dann hört, Stadt Bern für sich, natürlich, aber eben immerhin. Also kein Stadt. Kanton ist es, kein eigenständiger Gebiet. Aber eben 40,7 oder sowas. 40,7%. Also das sind dann schon Gewichte. Und es gibt, ich habe ja da mitgebracht aus dem Internet so einen Artikel, auch vom 5. Juni dann schon, aus der Schweizerischen Zeitung Tageswoche mit der Überschrift 23%, das ist keine Utopie mehr. Und ich denke mir, so ähnlich habe ich das auch empfunden, dass schon im Vorlauf, also dadurch, dass die Schweizer Initiative das überhaupt in diesen Raum hineingetragen hat, hat das für viele eine andere Qualität bekommen. Also dass die Menschen das, man könnte sagen, ernster nehmen, dass es viele Artikel dazu gab und dass es im Grunde als Alternative im politischen Raum wahrgenommen wird. Jetzt warst du ja, Sabine, auf dem Corso gewesen vor einer Woche. Und hast dort auch, ja, Leute sind auf dich zugekommen. Und was hast du da erlebt? Ich mag jetzt erst nochmal schnell auf den 5. zurückkommen, weil ich natürlich medial total unterwegs bin. Und diese Facebook-Einträge waren ja schon alle sehr, ja, unterschiedlich. Es gab eigentlich mehr Negativstimmen zu dieser nur 23%. Da musste ich doch mal so einige kleine Erwiderungen zurückgeben. Jetzt fängt es überhaupt erst an, habe ich geschrieben zu allen Leuten, und einige haben mich dabei auch unterstützt, dass ich das so sehe in der Form, eben auch aus Deutschland und auch so aus, und genau. Und ich hatte mir auch nicht den ganzen Vormittag, aber ich habe mir schon sehr wohl auch die Abstimmung in der Schweiz angeschaut, und diese Stimmung, die dort herrschte, die ist zumindest auf mich sehr übergegangen. Ich fand das ja, sehr irgendwie, sehr prickelnd, sage ich jetzt mal, genau. Corso war in dem Sinne nicht prickelnd, aber wir sind ja nur drei Leute aus dieser Initiative hier in München, und die Initiative hat am 5. selber einen kleinen sogenannten Chairwalk in der Hans-Sachs-Straße veranstaltet, sprich, sie haben diese längste Frage der Welt, what would you do if your income would be taken care of, haben sie auf schwarzem Tonpapier mit goldenen Lettern geschrieben und haben abwechselnd dieses Wort weitergegeben an verschiedene Leute. Das haben wir auch auf dem Corso gemacht, jetzt letztes Wochenende. Und da sind uns einige Menschen begegnet, die total begeistert waren. Darüber, dass diese Stimmung in der Schweiz so positiv gewesen ist. Ich habe dort, soll ich das schon ansprechen, verschiedene Leute getroffen. Auf dem Corso? Ja, so was, ja, da. Erzähl vom oder Corso. Sollen wir das später machen? Nee, mach Corso jetzt durch. Gerne. Genau, also es ist mir Wir haben da auch gesessen mit dieser Frage und Sie werden bald darüber ein Video auf unserer Webseite grundeinkommen-münchen.de finden. Ich habe das mal kurz gefilmt, auch wie die Menschen dort zugeschaut haben bei unserer Frage, denn sie blieben stehen. Sie haben sich diese Kunst, die wir dort vollzogen, angeschaut und waren sehr interessiert. Und ganz spannend war, dass sich sogar Leute zu uns gesetzt haben und selber diese Buchstaben in die Höhe hielten. Also es war Bewegung in der Sache. Was ich ganz wichtig finde, dass wir das auch weiter transportieren, diese Bewegung, diese Kunst, die sich auch daraus gestalten kann. Also diese Utopie ist keine Utopie mehr, wie der Jochen das eben schon gesagt hat, sondern es geht wirklich jetzt in etwas Konkretes hinein, in meinen Augen. Das dauert noch ein Weilchen, aber es wird so sein. Wir schaffen das nur mit der direkten Demokratie sowieso. Es ist mir eine Frau auf dem Corso begegnet, die total euphorisch war. Und ich wusste gar nicht erst, warum. Aber die hatte über mein Grundeinkommen.de ein Grundeinkommen gewonnen. Und das ist eine Münchnerin. Und die erzählte mir so das, was ich lange nicht mehr gehört hatte, dass sie von Anfang an voll begeistert war vom Grundeinkommen und dass ihr das jetzt sehr zu Pass kommt, dieses Grundeinkommen zu gewinnen, da sie daraus einiges gestalten kann in ihrem Leben und wir werden sie hier irgendwann auch einmal einladen werden. Das dauert aber noch eine Weile, weil wir ganz gerne die Erfahrung hören wollen. Und das war das eine. Die zweite Grundstimmung war grundsätzlich nicht mehr ablehnend, nicht mehr, ja, wie finanziert man das, sondern die Menschen, die auf mich zukamen, auf dem Corso waren, so, und was machen wir jetzt weiter? Wie stellt ihr euch das vor? Macht ihr überhaupt weiter? So wie der Jochen das schon eben gesagt hatte. Und ja, das war das, was ich erzählen wollte. Ja, vielleicht auch interessant, wie die Medien darauf reagiert haben, also die druckende Industrie. Und dort gab es auch natürlich naturgemäß sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Ja, vielleicht beginne ich beim Negativsten. Der Tiefpunkt meiner Wahrnehmung war aus der Schweiz selbst heraus die, ja, neoklassizistische, muss man schon sagen, Neue Zürcher Zeitung, die wirklich sich ausgelassen hat mit der Überschrift viel Beachtung für einen No-Valeur. Das heißt, sie haben applaudiert, dass es so niederschmetternd abgelehnt worden ist, dass eine Initiative schon lange nicht mehr, eine Volksabstimmung schon lange nicht mehr so wenig Stimmen bekommen hätte. Und hat sich darüber auch erhoben, was es eigentlich sei hier, dass die internationale Presse auch so viel Aufmerksamkeit dem Ganzen geschenkt hätte und dass ja, wo so viel Wirbel sozusagen sogar die britische Medien hatten hier berichtet gehabt, dass es hier eine historische Abstimmung stattfinden würde und auch französische Medien. Also die haben dann wirklich drauf eigentlich eingeschlagen und die Applaudeure aus der Wirtschaft dann auch hervorgehoben, die gesagt haben, ja, jetzt haben wir endlich das Spukgespenst von der Tapete. Naja, wobei ich so denke, ja, im Umkehrschluss ist es ja auch wieder eine Art Anerkennung, ne? Weil ich denke mir, die Leute, die in der Neuen Zürcher Zeitung maßgeblich sind, haben dann plötzlich irgendwann gemerkt, huch, da entsteht ja was, was vielleicht wirklich Schwung bekommen könnte, ne? Also im Grunde ist ihre entschiedene Ablehnung, also mit der muss man rechnen, einfach auch von Interessenlagen her, weil einfach es geht da um viel. Mhm. Ne? Insofern auch wieder nicht verwunderlich oder auch irgendwie ein Zeichen, dass sie merkten, oh je, da entwickelt sich tatsächlich etwas. Ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, bei diesem Artikel in der Tageswoche, da wurde irgendwie der Aspekt hervorgehoben, dass ja diese Kampagne in der Schweiz eigentlich ohne Unterstützung von irgendwelchen etablierten Parteien sich entfaltet hat. Ja, und dass da eher so die Überlegung war, ist das vielleicht ein Zeichen, dass sich grundsätzlich in unserem Land etwas verändert, dass es eben möglich wird, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängig von etablierten politischen Organisationen etwas auf die Beine stellen. Das finde ich auch interessant. Ja, es waren ja alle Parteien in der Schweiz dagegen. Was interessant ist, also die Neue Zürcher Zeitung ist das eine Ende. Auf der anderen Seite haben wir auch die Berner Zeitung, die sagte klares Nein zum Grundeinkommen in der Überschrift. und dann Strich Diskussion ist lanciert. Und in eine ähnliche Richtung ging auch Spiegel Online mit dem Artikel Grundeinkommen abgelehnt. Diskussion geht weiter. Also die letztendlich das alles als ein Eintritt in ein großes Thema sehen und nicht als das Ende, sondern erst der Beginn von der ganzen Thematik. Willst du noch was sagen? Oder nach der Musik? Vielleicht mag ich noch das ganz kurz sagen, dass ich überhaupt überrascht war, auch bei der Süddeutschen Zeitung und deutschen Medien. Also ich hatte so den Eindruck, dass die Artikel für mich unerwartet durchaus offen waren dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen gegenüber. Also das finde ich, also ich habe auch von der Umfrage gehört, dass sogar die Resonanz in der deutschen Bevölkerung positiver ist nach diesen Umfragen als jetzt das Abstimmungsergebnis in der Schweiz. Da passt jetzt unser nächster Musiktitel bestens dazu. Der heißt Beyond Borders of Inspiration und der Musiker aus Moldawien ist Draganov Vacheslav. Vielleicht will ich an dieser Stelle erstmal hervorheben, was die Stärken dieses Impulses waren, dieses Volksabstimmungsimpulses. Das eine, das klang schon an, dass dieses Thema in eine andere Liga getragen wurde, kann man mal sagen, der politischen Auseinandersetzung, weil im Grunde den politisch Interessierten deutlich wurde, ja, also da gibt es tatsächlich ein politisches Potenzial, ne? In der Schweiz, aber im Grunde durch die Resonanz bemerklich auch in den anderen Ländern. Und das andere war, dass die Leute, die das maßgeblich in der Schweiz getragen haben, ja einen starken Sinn hatten, ich denke, da spielt auch Beuys eine Rolle, einen Sinn hatten für die künstlerische Gestaltung, ne? Also dass sie starke Bilder schufen. Ja, das waren ja zwei sehr starke Bilder. Zum einen das Auskippen dieser 5 Rabli-Münzen in vom Bundeshaus, heißt es, glaube ich. Und zum anderen diese Riesenplakataktion, die war, glaube ich, in Bern. In Genf. In Genf, danke. Und die auch weltweit medial aufgenommen worden ist, also diese Schaffung von eindrucksvollen Bildern. Ja, und ich war ja nicht auch was auf dem Times Square in New York. Dort sind die Bilder dann in Erscheinung getreten, auf den riesen Bildschirmleinwänden. Naja, das war ja nicht alles, Entschuldigung, aber die sind ja auch medial weltweit über diese Repli-Ausschüttung, das war das allererste, was weltweit wirklich herumgetragen wurde. Es ging, Korea kam dann plötzlich so und eben, wie gesagt, die Amerikaner auch. Und das größte Plakat der Welt ist dann wirklich auf dem Times Square gezeigt worden als... Ja, Videobotschaft oder Videobotschaft ist es sogar gewesen, ja, nicht Direktübertragung. Und genau... Und damit ist natürlich der Impuls sehr, sehr stark in die Welt hineingetragen worden, in einer Form, die eher sehr ungewöhnlich ist für die Schweiz. Ja, und ich denke mir, Sie haben geschickt sozusagen den Ball durch die Hindernisse durchgebracht, ne? Also dass man überhaupt für ein Thema in unserer globalen Öffentlichkeit Aufmerksamkeit gewinnen kann. Also darin waren Sie geschickt. Zum Teil wurde es Ihnen auch mal vorgehalten. Also es gab in der Zeit so einen Artikel, wo also der Autor dann eher meinte, dass eine, wie war das, Sie machen aus Ihrem Anliegen eine marketingmäßig aufgepeppte Glaubensfrage. Also manchen stieß das dann etwas auf, ja, dieses Geschick der Inszenierung. Mhm. Ne? Ja. Auch mir manchmal, oder sagen wir, da komme ich vielleicht zu dem Punkt, wo ich mir eine stärkere argumentative Seite gewünscht hätte. Ne? Aber gut, ich meine, solche Ereignisse sind ja auch dafür da, zu lernen daraus. Ne? Also ich bin ja so ein visueller Mensch. Ich fand das sehr schön, dass es eben nicht nur irgendwo geschrieben stand, sondern diese Aktionen zum Beispiel auch im Hauptbahnhof von Basel 10 Frankenscheine mit dem Logo darauf zu verteilen an verschiedene Menschen, fand ich sehr ungewöhnlich und auch sehr spannend. Auch die Reaktionen waren spannend. Die gingen von totaler Ablehnung bis, ach, kommst du auch mit zum Mittagessen, weil es in der Zeit verteilt wurde. Dieser goldene Punkt, ich weiß gar nicht, ob ihr das so wirklich mitbekommen habt, der hat die letzten Wochen oder vielleicht sogar Monate begleitet, diese ganze Aktion, ein goldener Punkt. Mhm. Das war das ein Stück weit das Symbol, vor allem, dass sie in Basel auf dem Café Mitte angebracht hatten, auf dem großen Plakat. Ja, also auf dem Unternehmen Mitte war das Plakat angebracht mit diesem großen Punkt und unten rechts stand Yes. Mhm. Und aber ich denke schon, dass es auch ein paar Bereiche gibt, wo man auch die Potenziale erkennt, wo eine weitere Entwicklung noch erforderlich ist. Zum Beispiel hatte der Bundesrat bei seiner Stellungnahme eine, und wenn es auch nur teilweise wäre, eine Finanzierung über eine Umsatz- oder Konsumsteuer gar nicht in Betracht ziehen können, weil dazu andere rechtliche Regelungen, Änderungen erforderlich wären, die in dem Antrag gar nicht enthalten gewesen sind. Und damit hat er natürlich einseitig auf eine Einkommensteuerfinanzierung hier das Ganze gebaut gehabt, obwohl die Initianten das viel offener auch gesehen haben. Aber da war dem Bundesrat dann eigentlich einfach von seiner Stellungnahme und vom rechtlichen Rahmen her die Hände gebunden, hier in einer größeren Dimension denken zu können. Naja, und dann gab es halt noch dieses, ich glaube, man nennt es das Modell der Lohnsubstitution. Ne? Ja. Aber das finde ich fatal. Also das kam auch recht spät herein, als sozusagen die Zahlen im Raum waren, 150 Milliarden würde das kosten. Und dann haben sie eben einen Kunstgriff auch genommen, dass letztendlich die unteren Einkommen bis 2.500 Schweizer Franken zu 100% besteuert würden. Und damit die noch aufzubringende, über Steuerlast aufzubringende Summe wäre dann nämlich nur um 15 Milliarden. Klar, aber das Problem ist halt, also das bedeutet, man macht für alle Einkommen, die unter dem bedingungslosen Grundeinkommen liegen, einen Steuersatz von 100%, nimmt die also zu 100% weg und gibt den Leuten dafür dann das bedingungslose Grundeinkommen. Und das führt dann zu einer Spaltung der Gesellschaft. Ja. Weil für diejenigen, die mehr verdienen als das Grundeinkommen, ändert sich eigentlich gar nichts spürbar. Sie haben genauso viel wie vorher. Aber die darunter liegen, für die gibt es praktisch einen quasi Einheitslohn. Und dann lohnt sich überhaupt kein Engagement im unteren Bereich, im Anfangsbereich. Und ja, das ist irgendwie schade. Die werden irgendwie radikal der Situation ausgesetzt, dass egal, was sie machen, ob sie sich nur schlafen legen oder rackern, sie kriegen immer dasselbe Geld. Und das war jetzt nicht geschickt. Ich denke mir, also bei künftigen Vorstößen sollte man sich solche argumentativen Schwächen nicht leisten. Aber das, was die Schweizer geschaffen haben, damit ist deswegen nicht minder. Das ist eigentlich sehr, sehr groß. Die haben einen unheimlich großen Impuls wirklich in die Welt hineingebracht. Und das ist eigentlich die große Leistung, die Schweiz, die dadurch nicht gemindert wird. Nee, nee. Aber das ist natürlich für zukünftige Bewegungen einfach auch mit einzubeziehen. Die haben da Riesenfreude dabei gehabt. ja, diese Aktionen zu machen. Das hast du gemerkt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der bei Menschen so ankommt. Ja, und der strahlt bis hierhin sozusagen. Ja. Also das konnte man aus der Ferne spüren, ne, dass da irgendwie was, eine positive Kraft ist. Ja, das strahlt aus, das stimmt. Es ist ja auch ein tolles Konzept. Du hast ja auch schon so schön gesagt gehabt, Jochen, dass mit dem zunehmenden zeitlichen Abstand von dieser Abstellung von 14 Tagen, dass immer mehr die Leistung eigentlich in den Vordergrund tritt, was die Schweizer hier geschaffen hat, und dass es ein in die Zukunft gerichteter Impuls ist. Ja, ich meine, da sind wir überzeugt davon, stimmt. Sonst würden wir hier nicht mehr stehen. Dann treten wir jetzt mal in die nächste Musik, und der Titel heißt Safe and Warm in Hunter's Arms, und das ist eine Rockband aus der Ukraine, heißt Roller Genoa. Verschiedenen Aktivitäten haben mich dann selber auch so in die Körperarbeit gebracht, sprich ich bin selber gereist und habe in Hamburg einen Konferenz oder einen Kongress, wie auch immer ihr möchtet, besucht. Denn in Hamburg gibt es natürlich auch eine Initiative, die sich Netzwerk Grundeinkommen Hamburg nennt, und die hatten einen ganzen Tag und einen Nachmittag unter dem Titel bedingungsloses Grundeinkommen und Degrowth veranstaltet. Was ist denn überhaupt Degrowth und passt das denn überhaupt zusammen? Erstens mal fand ich, dass diese Konferenz total toll organisiert war. Es war eine schöne Location und die Leute waren sehr zufrieden. Es waren ungefähr 130 Teilnehmer dort, die sich verschiedene Menschen anhörten, das man natürlich vorher auf dem Internet nachschauen konnte. Und es waren sehr, sehr viele junge Menschen da. Das kam speziell aus der Degrowth-Bewegung, das wohl eher die jungen Menschen anspricht. Und jetzt müssen wir vielleicht erstmal den Begriff Degrowth zum Verständnis bringen. Das wollte ich jetzt, das mache ich auch. Also, was ist denn überhaupt Degrowth? Da musste ich natürlich auch erstmal nachdenken und habe mich dann auch erst einmal schlau machen müssen. Dazu gab es auch einen sehr netten Einführungsvortrag gleich am ersten Abend in einer ganz kurzen Form. Degrowth kommt im Grunde genommen aus dem französischen décroissant. Und das bedeutet letztendlich, was haben wir gesagt? Wozu haben wir uns jetzt mal geeinigt? Es gibt nämlich gleich mehrere Bezeichnungen dafür. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es die Postwachstumsgesellschaft ist. Was ist das? Postwachstumsgesellschaft bezieht sich jetzt nur mal auf den sogenannten nördlichen europäischen Wirtschaftskreis. Darin wollen diese jungen Menschen arbeiten, weil das die Möglichkeit ist, hier das Nachdenken zu nicht mehr höher, weiter, schneller, sondern das Gegenteil, nach Möglichkeit, diese Verlangsamung, diese mehr Aufmerksamkeit auf die Arbeit als solches, auf die Zeit zum Beispiel. Es gab eine junge Dame, die hat was ganz Interessantes als Titel eingebracht. Das war nämlich die Auswirkung eines Grundeinkommens auf die Betriebszeit in einem Ford'schen Arbeitsumfeld. Und dieses Ford, das bezieht sich auf Henry Ford, der irgendwann mal mit seiner Produktion eine Festarbeitszeit ja festgelegt hatte. Und das ist ja, vor allem die Arbeit am Band. Und die Arbeit am Band auch. Und das ist halt in der Dekursbewegung nicht die Vorstellbarkeit von Arbeit als solches. Das wurde dann auch länger diskutiert. Ich war leider nicht dabei, ich kann Ihnen das nicht so sagen, aber ich fand den Titel sehr interessant, dass man auch bei einem Postwachstum, genau, auf die Betriebszeiten auch kommt, also auf dieses ganz kleine, wie arbeite ich stündlich, wie richte ich das ein, ja, wie fühle ich mich dabei, wo sind die gesundheitlichen Auswirkungen, was kommt da auf uns zu, wenn wir in diesen Dimensionen denken? Wie passt denn das überhaupt zusammen, das Grundeinkommen und Degrowth? Und da gab es also einen Herrn, ups, jetzt habe ich das verkehrte Blatt. Sorry, tut mir jetzt mal gerade leid. Ja, das. So, der heißt Martin Finger. Und der hat sich genau das zum Thema genommen. Und er hat festgestellt, bei der Finanzierung eines Grundeinkommens wird bei den in der Politik diskutierten Modellen primär von einer Belastung von Erwerbseinkommen oder Konsum ausgegangen. Das bedeutet, selbst wenn ein Grundeinkommen zunächst finanziert wäre, dürften in der Folge weder Erwerbsarbeit noch Konsum im größeren Umfang vermindert werden, da sonst die Finanzierungsbasis gefährdet wäre. Was er vorschlägt und auch diskutiert hat an den Abenden, war eigentlich etwas anderes, und zwar eine sogenannte Komplementärwährung mit dem Namen Kredere. Das wurde, ja gut, oder auch sehr interessant und sehr also so in dieser Finanzsprache diskutiert. Und im Grunde genommen sind sie dann darauf gekommen, dass warum Freiwilligkeit auf dem Weg zum Grundeinkommen zu bevorzugen ist, denn dieser Weg kann sofort begonnen werden. Es müssen keine politischen Mehrheiten dafür erkämpft werden. Das ist so wohl der Konflikt zwischen dem Grundeinkommen und Degrowth, das ist wohl ein bisschen ohne die Politik geht, denn Degrowth, als wenn wir uns zurücknehmen, ja auch verschiedene politische Entscheidungen im Wirtschaftsleben zurückgenommen werden müssen. Das war dann war das so aufgebaut, dass man einen ganzen Nachmittag in verschiedenen Gruppen diskutiert hat zu den unterschiedlichen Themen. Das war sehr gut besucht. Da gab es zum Beispiel rote und grüne Konzepte eines Grundeinkommens, Bausteine für einen sozial-ökologischen Umbau. Das zog sich so durch diese zwei Tage hindurch. Und am letzten Tag, so am Freitag, gab es dann ein bisschen Ausruhen, indem man sich zusammensetzte und darüber diskutierte. Und dann war auch einer da, der ein Grundeinkommensgesellschaftsspiel herstellen lässt. Das kommt ab Herbst dann in die Läden. Was habe ich noch Neues dort erfahren? Ja, es haben sehr viele Psychologen und Soziologen waren eingeladen und auch Pädagogen. Also es zog sich durch so ein bisschen in der wissenschaftlichen Thematik. Jochen? Ja, ich würde vielleicht noch, weil wir jetzt auch vielleicht ein bisschen das Thema abschließen müssen, aber ich denke mir, was man ganz sicher sagen kann, ist ja, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen den extremen Druck aus unserem gesellschaftlichen Zusammenleben herausnehmen würde, dass eben Menschen zurzeit gezwungen sind, auf Teufel komm raus, kann man wirklich sagen, ein Einkommen zu erzielen unter den bestehenden profitorientierten Zielen. Ne? Und ich denke, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde es uns ermöglichen, in eine Situation zu kommen, wo man überhaupt darüber nachdenken kann. Also was soll wachsen in der Wirtschaft, was soll abnehmen? Also ich würde mich natürlich nicht nur auf ein Degrowth festlegen, weil ich würde sagen, es gibt auch Bereiche unseres Wirtschaftens, da sollte es mehr geben. Ich denke, breite Bevölkerungsschichten auch bei uns sollten von manchem mehr haben können, weil sie zu wenig haben. Aber das ist überhaupt die Möglichkeit, daran zu arbeiten, würde sich sehr durch ein bedingungsloses Grundeinkommen verbessern. Genau, Sie haben auch schon inzwischen 5 internationale Kongresse dazu gemacht. Also ich glaube, dass sich das auch sehr bewegen wird und wahrscheinlich vielleicht dann auch in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Ich war noch weiter unterwegs. Ich war nämlich noch in Berlin. In Berlin haben die Schweizer Aktivisten, die das größte Plakat größte Plakat der Welt in Genf ausgelegt hatten mit dieser Frage in Berlin und haben diese Frage ausgelegt auf den 17. Juni. Das ist eine Straße in Berlin. Das Ganze wurde auch wieder total medial natürlich aufgearbeitet und es gab ganz viele Interviews. Am nächsten Tag, also hat die Bild-Zeitung geschrieben, ganz großartig mit dieser Frage auf dem 17. Juni liegend, geht's noch? Und ich fand das total schön, weil das etwas sehr Positives für mich gewesen ist, die Bild-Zeitung da als Aussage hatte, im Gegensatz zu sonst. Verbunden war das Ganze mit der direkten Demokratie, denn die direkte Demokratie ist der Meinung, dass das Grundeinkommen nur über einen bundesweiten Volksentscheid eingeführt werden kann. Und die Schweizer haben uns da in diesen Bemühungen sehr unterstützt, die alle dort in Berlin gewesen sind. Vielleicht gehen wir mal zur Musik. Ja, ich denke auch. sonst sind wir in der Falle. Und so heißt eigentlich fast auch der Titel auch. Der heißt Trapped und gesungen wird er von der US-amerikanischen Rapperin Kaylee Mays. Yeah, tell me what you know, cause we all got a part. I connect through the ohm and align with my heart. I will not be a drone, I'll be straight like a dart. As I aim for my throne and we're all gonna start. As the ocean floor becomes oil slicks, I think this is the basis for unplugging the matrix. I could see it in our faces, awaken all the racists. We mustn't leave any traces of wrong homeostasis. Unopen are these cases. I collapse into my quietness. I hope that you do not mind this eternal search for my own bliss. When my mind stops playing its tricks, the lotus, it is blooming. We all stop moving. I know it feels consuming. Our shadow side is looming, but I'm zooming, rebooting, reprogramming, resuiting into my superhero costume. And you assume that I resume from the womb and I'm attuned. Tell me what you know, cause we all got a part. I connect through the ohm and align with my heart. I will not be a drone, I'll be straight like a dart. As I aim for my throne and we're all gonna start. You know, cause we all got a part. Connect through the ohm and align with my heart. I will not be a drone, I'll be straight like a dart. As I aim for my throne and we're all gonna stop. The diamonds, you know they're shining. It's just so confining to be a woman waiting and whining. Not whole until we get that bloody ring. Legs and arms were lost. Do you know the cost? Babies mining for our frost. Going up on the past. Ja, ich würde euch vielleicht von einem Artikel gerne erzählen. Und der vielleicht interessant für das ganze Thema, wo unsere Gesellschaft hingeht und welche Aufgaben und Verantwortung wir auch haben. Und zwar war das in der Süddeutschen Zeitung, online habe ich das gefunden, am 25. Mai. Und da stand ein Artikel, Armut hinterlässt Spuren im Erbgut von Kindern. Und er beruft sich auf eine Studie von amerikanischen Wissenschaftlern von der Duke University in South Carolina. Und die haben herausgefunden, dass Kinder aus armen, prekären Situationen häufiger an psychischen Krankheiten leiden, wie Depression und so weiter. Und die haben dann geschaut, hängt es mit äußeren Faktoren zusammen, mit mehr Stress oder Ernährung oder Sorgen für die Zukunft oder vielleicht auch anderen Themen. Und man weiß ja inzwischen, dass wir zwar Gene haben, Genstränge, die an sich unverändert sind und immer so weitergegeben werden. aber dass an diese Genstränge Markierungen, chemische Markierungen angefügt werden und die dann das Auslesen der Gene steuern können. Der Fachbegriff dafür, ich nenne es mal nur so, heißt Epigenetik. Und da haben sie eben gefunden, dass eben das Gen, das für den Transport des Glückshormons Serotonin eben entsprechend anders markiert wird oder auch verhindert wird, dass das so in der Form stattfinden kann. Und ja, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht insgesamt, diese Thematik, weil für mich dann die Frage kam, okay, und was sind die Auswirkungen? Ich nehme einfach darin wahr, dass dadurch durch Armut unter diesen Menschen in diesen Kreisen Teufelskreise entstehen können. Ja, ich denke, das ist ganz offensichtlich. Also Genetik hin oder her, das ist vielleicht für mich auch erstmal eine Sprache, mit der man das zu erfassen oder zu erklären und zu beschreiben versucht. Aber man kann auch nach Ramersdorf gehen oder nach Hasenberge Nord, ja, und kann dann diese Teufelskreise am Werk sehen. Das heißt also, dass diese Menschen letztendlich gar nicht irgendwie nur nach dem Motto, setzt euch auf den Hosenboden und macht's und werdet auch glücklich, dass es so einfach nicht funktioniert. Dass also wirklich in ihren DNA-Kodierungen Seiteneffekte drin sind, die das letztendlich schwierig ihnen machen. Jetzt hat der Jürgen was gesagt, Seiteneffekte, denn es ist ja nur ein Teil davon und ich glaube auch nicht, dass die alles da wissenschaftlich durchgetaktet haben, woher das nun kommen könnte. Und es gibt genauso gut auf der anderen Seite so viele gute Potenziale in einem Menschen, wenn er geboren wird, dass er sich aus dieser sogenannten Armut auch selber, wenn er dann die Anlage dazu hat, auch wirklich hinaustragen kann. Er muss nicht drin bleiben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die sich gerne in einer Armut auch sehen, eben vielleicht, wie du gerade gesagt hast, aus diesem Artikel heraus, genau aus den Gründen. Also generell würde ich das nicht sehen wollen. Aber ich würde, Sabine, an dem Punkt würde ich dir widersprechen. Oder ich würde halt sagen, was die Studie wirft ein Licht darauf, wie folgenreich die wirtschaftlichen Verhältnisse auf das Leben der Menschen einwirken. Und vor allem, dass möglicherweise die Kraft zur Veränderung nicht in den Menschen vorhanden ist, wenn gerade eben bestimmte Mechanismen vorhanden sind, eine Tendenz zu Depression, die Behinderung, leicht oder leichter glücklich zu sein, diesen Serotonin. Für mich stellt sich schon die Frage dabei, wie können wir aus so etwas heraustreten? Mhm. Klar, ich meine, solche Dinge Einzelne wie... Einzelne gibt es immer, die großartig sind. Klar, und schaffen. Auch Therapien und so weiter sind Effekte. Und diese epigenetischen Markierungen können sich verändern. Sie sind nicht dauerhaft, aber sie brauchen einiges. Und meiner Ansicht nach, sagen ja eigentlich auch Studien, die Entstehung dieser Markierungen sind ja durch Lebensumstände, durch prägende Ereignisse. Und auf demselben Weg sind die sicherlich auch wiederum änderbar. Und da kommt für mich das Thema Lebensumstände hinein. Ja, und vor allen Dingen das Grundeinkommen. Ich glaube, wenn wir ein Grundeinkommen haben, würden wir dann auch so eine Studie dann wirklich bekommen würden? Nicht verhindert, aber vielleicht nicht mit Armut verbunden, weil es in dem Sinne dann keine Armut gibt, die so etwas genetisch über Generationen dann als Nachwirkung herausgeben können, sondern wir haben eine Chance, dass in diesen Menschen einen anderen, eine, ich nenne es jetzt mal Heilung, also eine Veränderung letztendlich zu ermöglichen. Und darin sehe ich schon auch eine Verantwortung und eine Aufgabe für Menschheit, für die Menschheit. Und wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass unsere Arbeitswelten sich verändern, dass die Automatisierung hochspezialisierte, gute Leute braucht und andere Menschen weniger benötigt, die dann letztendlich in Armut hineinkommen, dann werden wir hier natürlich hohe destruktive Potenziale damit in Gesellschaften bauen. Da werden dann die düsteren Szenarien aus manchen Science-Fiction-Filmen, ja, vielleicht doch mehr Wirklichkeit werden, als wir das uns jemals wünschen würden. Und genau der Punkt ist, dass ich sehe eben, dass ein Grundeinkommen die Lebensumstände so verändert, dass diese Menschen eine Chance zur Veränderung haben, aus außen heraus. Ich glaube, wir haben ja auch diesen Punkt dann gerne aufgenommen in unserer Sendung, um zu sagen, indirekt damit zu sagen, ja gut, es gibt Abstimmungen, es wird noch einige Abstimmungen geben, wir werden vielleicht auch noch einige Abstimmungen sogenannt verlieren, aber es geht um was viel Tieferes, ne? Und ich denke mir, das gilt ja erst recht, wenn man die Situation von Straßenkindern in aller Welt sieht oder die von Menschen, die praktisch auf Müllhalden leben müssen und wo das ganz klar ist, dass dann Probleme entstehen, die sogar über Generationen weitergehen und dass es Hindernisse gibt, die nur schwer zu überwinden sind. Ernährung, schlechte Ernährung, ne, die dann praktisch die Intelligenz schädigt, ne, die Sachen, Schädigungen der jungen Menschen, die nicht mehr einzuholen sind. Also das ist unsere Verantwortung. Die über Generationen hin weitergehen, die dann letztendlich auch lange Prozesse zur Gesundung benötigen würden. Ja, und dann sagen wir halt, fangen wir an. Ne, wir wollen andere wirtschaftliche Verhältnisse und die haben die Grundlage. Das können wir uns leisten, das schaffen wir in dieser Zeit auf dieser Erde, dass eben jeder Mensch das zum Leben Nötige hat. Also wir sind damit letztendlich in der Erwartung, das ist keine wirkliche Hoffnung, dass letztendlich Grundeinkommen irgendwann es nicht mehr vorbeigeht, dass deswegen ein anderes Verständnis, eine andere Zustimmung mit der Zeit entstehen wird und dass das, was jetzt in der Schweiz als Ergebnis herausgekommen ist, einfach ein zeitliches Barometer war zu diesem Zeitpunkt. Und in 5 oder 10 Jahren werden die Verhältnisse in der Welt sich weiterentwickelt haben und das Verständnis und die Notwendigkeit, das Erkennen der Notwendigkeit, auch aus solchen Erkenntnissen heraus, das sind ja keine ganz überraschenden Erkenntnisse, aber die werden klarer werden und mehr im Verständnis sein und dann wird auch sich das Thema weiterentwickeln und weiter entfalten. Ja, und ich meine, die Schweizer, dafür dürfen wir ihnen dankbar sein, haben halt die Leuchtkraft, würde ich mal sagen, der Ideen, die mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zusammenhängen, kräftig erhöht. Vielleicht sollten wir nicht ganz die Schweizer sagen, sondern die Schweizer Initianten, ja, weil es ist nicht... Genau, stimmt das schon. Genau. So, vielleicht legen Sie schon mal Stift und Papier bereit. Wir kommen jetzt zu den Hinweisen und Terminen, aber davor zur Musik, die uns Sabine ankündigt. Ja, der Titel heißt Eternity und aus Estland haben wir dann den Marco Magner. Also zunächst mal möchten wir auf den Start eines Volksbegehrens in Bayern hinweisen, weil wo wir nun mal schon dabei sind bei dem Thema direkte Demokratie. Es hat sich ein Bündnis gebildet in Bayern aus der Initiative Direkte Demokratie, Bund Naturschutz, Kampakt, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Umweltinstitut München. Und diesem Bündnis sind jetzt schon viele Unterstützer beigetreten, die Partei, die Grünen, die Linken, die Piraten, die ÖDP und dann eben auch das Kartoffelkombinat und ja, ich könnte sie noch, also ich glaube Naturfreunde, also wirklich ganz verschiedene Ansätze. Und es geht darum, dass es eben rechtlich die Möglichkeit gibt, dass die bayerische Staatsregierung zu einem Nein gegenüber CETA im Bundesrat zu verpflichten. Das Problem bei CETA ist ja, bei diesem Handelsabkommen mit der EU, mit Kanada, dass da eigentlich fast alles drinsteht, was bei TTIP auch angestrebt wird. Nur das Dumme ist, dass die Verhandlungen mit Kanada weiter gediehen sind, sodass dieses Abkommen in Kraft treten könnte. Und der Reiz an dem Inkrafttreten für die Industrieverbände ist, dass sie eben gerade amerikanische, US-amerikanische Konzerne, die haben immer ihre Niederlassungen in Kanada. Das heißt, wenn das in Kraft tritt, dann sind eigentlich schon die wichtige und sehr umstrittene Regelungen aus TTIP sind dann schon darüber in Kraft, weil sie dann über ihre kanadischen Niederlassungen ihre Interessen vertreten können. Das ist also eine heikle Geschichte und wichtig, dieses CETA abzuwenden. Und ja, rechtlich besteht die Möglichkeit, eben, das ist noch gar nicht so lange her, dass eben die Bürgerinnen und Bürger Bayerns in einem Volksentscheid eben ein Gesetz beschließen können, dass eben die Staatsregierung verpflichtet, dagegen zu stimmen. Und das wiederum würde das für die Bundesregierung sehr erschweren, dann die nötige Zustimmung zum Zustimmungsgesetz im Bundesrat zu kriegen, könnte also mithelfen, dass dann Deutschland nicht mehr zustimmen kann. Und wenn auch nur ein Land der EU nicht zustimmen kann, ist CETA untergegangen. Wobei ich sagen kann, dass es auch die Holländer gibt, die auch an so einem Volksbegehren basteln. Jetzt zum also was auch Hoffnung macht, dass da schon was geht. Der wichtige Termin ist der 16. Juli, ist ein Samstag. Um 14 Uhr findet an der Münchner Freiheit eine Kundgebung statt zu diesem Thema. Und der 16. Juli ist auch Start der Unterschriftensammlung. Das heißt, da werden erstmal die entsprechende Anzahl von Unterschriften gesammelt. Die 25.000. Die 25.000 Unterschriften, um dann im nächsten Schritt dann, wie soll ich dann einzutragen? Dann sind die 10% nötig. Ne? Die 10% aber erste Schritt, und dann die Abstimmung. Ja, wobei erstmal der erste Schritt 25.000, also ich würde sagen, das kriegen wir hin. Ne? Mhm. Und wir, also einfach solidarisch wollen wir auf diese Initiative aufmerksam machen. Prima, danke. Radio Lore, genau der richtige Sender dafür. So, jetzt kommen unsere Hinweise für unsere Initiative. Wir treffen uns im BGE-Café am Samstag, den 2. Juli von 13 bis 15 Uhr. Am selben Ort wie immer, Rubin Phoenix, Müllerstraße 46. Das Treffen des Arbeitskreises Paradigmenwandel findet statt am 6. Juli von 19.30 bis 22 Uhr in der Nikolaistraße 17 im Erdgeschoss. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 21. Juli von 19.30 bis 22 Uhr im Eine Welthaus Schwanthaler Straße 80 Rückgebäude im 2. Stock. Dann mag ich noch etwas ankündigen. Gabriele von Mörs hatte einen Film zum BGE und zur Familie gedreht mit dem Titel Kann man Frau? Wenn Sie das eingeben als Suchportal, finden Sie unter YouTube diesen Film. Es lohnt sich, diese 43 Minuten anzuschauen. Ja, und dann weitere Hinweise, Tipps und weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen, wie Sabine schon angekündigt hat, können Sie zum Nachhören finden auf unserer Homepage unter www.grundeinkommen-münchen.de. So, und jetzt hören wir den Titel A Beautiful Day von Esther Garcia aus Spanien. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion hatten heute Sabine Heisner, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik hatten wir den Klaus Aschauer. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute durch die Sendung geführt haben. Kommentare und Anregungen wie immer an die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Wiederholung der Sendung bei LoRa am kommenden Mittwoch, den 29. Juni von 9 bis 10 Uhr in der Früh auf DAB+. Die nächste Sendung von Kulturimpuls Grundeinkommen hören Sie am 27. Juli. Und jetzt auf LoRa München ab 20 Uhr eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, ISW. Viel Spaß und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend. Und tschüss. Ja, tschüss. Schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.